das Land der Pharaonen und Pyramiden. Täglich kommen Tausende von Touristen aus aller Welt hierher, um die berühmteste aller Pyramiden, die Cheops-Pyramide, zu bewundern. Aber eines Tages geht der Pyramide im wahrsten Sinne des Wortes die Luft aus. Niemand hat bemerkt, dass die Cheops-Pyramide eine Fälschung ist. Sie ist nichts anderes als ein aufblasbares Luftkissen. Doch wo ist die echte Pyramide? Wer hat sie entwendet und wann ist das geschehen? Alle Sender der Welt berichten darüber in den Nachrichten. Empörung herrscht in Ägypten, nachdem entdeckt wurde, dass die Cheops-Pyramide in Gizeh offenbar gestohlen und durch eine aufblasbare Attrappe ersetzt worden ist. Auf dem ganzen Erdball herrscht Panik. Nationen und Bürger versuchen, ihre Wahrzeichen zu beschützen. Die Ermittler tappen im Dunkeln. Und so fragen wir uns nun alle, welcher Superschurke ist verantwortlich für dieses scheußliche Verbrechen? Und wo wird er als nächstes zuschlagen? In einer nichtssagenden Kleinstadt lebt unter den unbescholtenen und spießigen Bürgern ein unauffälliger Mann namens Gro. Aber der hat es faustdick hinter den Ohren. Er ist nämlich der Superschurke und Meisterdieb aller Meisterdiebe. Natürlich weiß das niemand in seiner Nachbarschaft. Jeder hält ihn dort für einen etwas eigensinnigen, oft launischen, aber harmlosen Menschen. So auch sein Nachbar Fred. Morgen, Gro! Wie geht's denn so? Hallo, Fred. Zur Info. Ihr Hund hat in meinem Garten überall Tretminen verteilt und das gefällt mir gar nicht. Tut mir leid. Sie wissen ja, wie Hunde sind. Die machen einfach, wo sie wollen. Außer sie sind tot. Das war nur Scherz. Aber trotzdem trifft es zu. Wie dem auch sei, schönen Tag noch. Gro geht in sein Haus. Er stellt den Fernseher an und auf dem Bildschirm erscheint Dr. Nefario, ein genialer Erfinder und enger wissenschaftlicher Mitarbeiter von Gro. Gro! Dr. Nefario. Ich kann mir vorstellen, wie es Ihnen jetzt geht. Ich habe auch diverse schwere Enttäuschungen erlebt, aber in meinen Augen werden Sie dennoch immer zu den ganz Großen zählen. Was? Was ist passiert? Die Nachrichten sind voll davon. So ein Typ hat es geschafft, die Pyramide zu stehlen. Die haben gesagt, gegen ihn sind alle anderen Schurken Nieten. Trommeln Sie die Minions zusammen! Gro begibt sich in sein unterirdisches Laboratorium, das tief unter dem Fundament seines Hauses liegt. Dort arbeitet für ihn eine ganze Armee von kleinen gelben Männchen, die Gro Minions nennt. Sie erledigen jede Arbeit, die der Boss ihnen vorgibt. Frenetisch wird er unten von seinen kleinen Gehilfen empfangen. Gut, siehst du aus, Kevin? Wie geht's der Familie? Gut, alles klar. So mag ich meinen Billy. Wie läuft's, Larry? Hallo, liebe Freunde! Okay, beruhigt euch. Beruhigt euch! Dankeschön. Okay, ich nehme an, ihr kamt nicht umhin, von diesem gewissen anderen Schurken, dem Pyramidendieb, zu hören. Offensichtlich ist dieser Diebstahl eine Riesensache. Man bezeichnet ihn sogar als Verbrechen des Jahrhunderts und Ähnliches. Aber bin ich deshalb verärgert? Oh nein, bin ich nicht. Gut, ein wenig. Aber wir haben selbst ein ziemlich gutes Jahr hinter uns. Ja, Jungs, und ihr habt bei mir schwer was gut. Keine Gehaltserhöhung, nein. Ihr bekommt keine Gehaltserhöhung. Was haben wir erreicht, Jungs? Naja, es ist uns gelungen, den Großbildschirm vom Timesperr zu stellen. Schön, oder? Jawohl, so bin ich drauf. Ja, darauf wollt ihr sicher alle gern Football sehen, ha? Aber das ist noch nicht alles. Wir haben die Freiheitsstatue gestohlen. Die Mini-Version aus Las Vegas. Und nicht zu vergessen, der Eiffelturm. Auch Las Vegas. Okay, ich wollte euch ursprünglich noch nichts davon verraten, aber ich arbeite schon eine Weile an einer absolut gewaltigen Sache. An einer Sache, gegen die dieser komische Pyramidenkuh eine Kindergartennummer ist. Und dank der großartigen Bemühungen meines guten Freundes Dr. Nefario. Dankeschön. Und da ist er auch schon. Er hat echt Stil. Also, wir haben in einer streng geheimen Forschungseinrichtung einen Schrumpfstrahler lokalisiert. Und besitzen wir erst diesen Schrumpfstrahler, verleiht uns das die einmalige Fähigkeit, das wahre Verbrechen des Jahrhunderts zu begehen. Wir, liebe Freunde, wir stehlen den Mond! Und wenn der Mond erst mir gehört, dann wird die Welt mir alles geben, was ich will, um ihn wiederzukriegen. Und ich bin auf ewig der größte Superschurke, den es jemals gab. Das nenne ich keinen anständigen Plan, Jungs. Dr. Nefario muss Gru etwas Wichtiges mitteilen. Da aber zu viele Minions zwischen ihm und Gru stehen, ruft er ihn auf seinem Handy an. Ja? Hallo, Gru? Ich hab noch mal ein bisschen mit den Zahlen rumjongliert. Und wie ich es auch drehe. Ich glaube, wir können uns das nicht leisten. Es ist nicht machbar, Gru. Ich bin schließlich kein Zauberer. Hey, ganz locker. Ich hol mir einfach noch einen Kredit von der Bank. Die lieben mich. Zur gleichen Zeit irren drei junge Mädchen durch die regennassen Straßen der Stadt. Seit Stunden sind sie schon unterwegs und klingeln an den Türen der Häuser, um ein paar Süßigkeiten zu verkaufen. Aber die Geschäfte laufen nicht gut. Und als es dunkel wird, machen sich Margot, Edith und Agnes wieder auf den Heimweg. Die drei sind Waisenkinder und wohnen in Miss Hattys Mädchenheim. Miss Hattie schickt alle ihre Schützlinge mit liebenswertem Zwang und gemäßigter Brutalität auf die Straße, damit sie für sie noch ein kleines zusätzliches Taschengeld verdienen. Doch dieses Mal haben die drei nur wenig verkaufen können. Sehr wenig. Hallo, Miss Hattie, wir sind wieder da. Hallo, Kinder. Wollte uns einer adoptieren, als wir weg waren? Lasst mich kurz nachdenken. Nein! Edith! Was hast du mir da auf meinen Schreibtisch gelegt? Eine Schlammtorte. Dich wird nie einer adoptieren, Edith. Das weißt du ja wohl, oder? Ja, weiß ich. Gut. Wie ist es denn gelaufen, Kinder? Kommen wir auf unsere Verkaufszahlen? Nun ja, wir haben 40 Minimins verkauft, 31 Schokostern und 18 Kokoscookies. Du sagst das so, als ob das eine tolle Leistung wäre. Sieh mir ins Gesicht! Meinst du immer noch, dass das eine tolle Leistung ist? 18 Kokoscookies. Ich denke, dass wir uns da noch etwas verbessern können. Ist doch so, nicht? Ja. Wir wollen doch nicht übers Wochenende in der Ich-Schäm-mich-Kiste sitzen, oder? Und doch. Nein, Miss Hattie. Okay, gut. Hinaus mit euch. Geht schön meine Sachen waschen. Am nächsten Morgen ist Gru schon früh unterwegs. Er fährt in seinem selbstentwickelten Es-gibt-nichts-was-ich-nicht-kann-Mobil zu seiner Bank, als er von seiner 90-jährigen Mutter angerufen wird, die nach einem zweistündigen Karate-Training erst so richtig warm geworden ist. Hallo, Mom. Entschuldigung, ich wollte dich anrufen, aber... Ich wollte dir gratulieren, Junge, zum Diebstahl der Pyramide. Das warst du doch, oder? Oh, da war es etwa ein Schurke, der tatsächlich Erfolg hat. Nur, dass du es weißt, Mom. Ich habe da etwas geplant, das super, super wichtig und super, super groß ist. Und wenn du davon hörst, wirst du super, super stolz sein. Ha! Na, da wünsche ich viel Glück. Okay, ich mach Schluss. Ha! Nachdem sich Gru eine Parklücke vor dem Eingang zurechtgeschoben hat, betritt er das beeindruckende Gebäude der Bank des Bösen, ehemals Lehman Brothers. Gru, Termin mit Mr. Perkins. Ja, nehmen Sie bitte Platz. Während Gru wartet, sieht er sich seine Entwürfe an und denkt an seine Kindheit zurück, als er gemeinsam mit seiner Mutter die Mondlandung im Fernsehen verfolgte. Ma, irgendwann fliege ich auch mal zum Mond. Oh, da kommst du leider zu spät, mein Sohn. Die NASA schießt nämlich keine Äffchen mehr hoch. Plötzlich wird Gru von jemandem angesprochen, der ebenfalls einen Termin bei Mr. Perkins hat. Der junge Mann in einem orangefarbenen Strampelanzug sieht Gru durch seine dicke Hornbrille neugierig an und plappert munter drauf los. Ich bin hier, um mir ein Schurkendarling zu holen. Und zwar auf den Namen Vector. Das bin ich, weil die von mir begangenen Verbrechen sowohl lange geplant als auch richtungsweisend sind. Oh ja! Hier, meine neue Waffe. Die Piranha-Pistole. Oh ja! Sie schießt lebende Piranhas. Schon mal sowas gesehen? Wo kaum. Hab ich nämlich erfunden. Kleine Vorführung gefällig. Gru ist erleichtert, als er endlich zu Perkins ins Büro kann. Mit größtem Geschick versucht Gru, den Banker von seinem Vorhaben zu überzeugen. Das heißt, alles, was ich brauche, ist etwas Geld von der Bank, um eine Rakete zu bauen. Und dann gehört der Mond auch schon uns. Wow. Wirklich ein sehr hübscher Vortrag. Ich möchte diesen Schrumpfstrahler sehen. Ah, aber unbedingt, das werden Sie auch. Sofort, wenn ich ihn habe. Sie haben ihn nicht mal? Und besitzen die Unverfrorenheit unserer Bank, um Geld zu bitten? Offensichtlich. Ihnen scheint nicht klar zu sein, was für ein Vermögen diese Bank in Sie investiert hat, Gru. Und wie wenige Ihrer finsteren Pläne tatsächlich Gewinn abgeworfen haben. Wie formuliere ich das? Sagen wir, dieser Apfel sind Sie, Gru. Wenn wir unser Geld nicht langsam mal wiedersehen. Perkins zerquetscht den Apfel vor Grus Augen. Können Sie mir folgen? Gut, also seien wir ehrlich. Es drehen Tag für Tag neue Schurken auf den Markt. Jünger als Sie. Hungriger als Sie und jünger als Sie, Gru. So wie der junge Bursche da draußen namens Vector. Er hat gerade die Pyramide geklaut. Gru stockt. Dieser kleine Typ mit der Topflappenfrisur soll das getan haben? Alles klar, alles klar. Und was jetzt das Geld für meine Rakete angeht? Besorgen Sie den Schrumpfstrahler. Dann reden wir weiter. Gru verlässt das Büro und brodelt innerlich. Als er im Vorzimmer diesen Schnösel Vector sieht, zückt er seine Gefrierkanone und verwandelt ihn für eine Weile in einen Eisblock. Etwas später macht sich Gru mit einigen seiner Minions in seinem Spezialjet auf dem Luftweg nach Ostasien. Er weiß genau, wo dieser Schrumpfstrahler hergestellt wird und er will ihn haben. Die Entwicklung des Strahlers ist bereits beendet. Ein letzter Test, der auf einer geheimen Forschungsanlage auf einer Insel stattfindet, soll einen Elefanten auf die Größe einer Maus schrumpfen lassen. Und es funktioniert. Der Test ist gerade abgeschlossen, als Gru auftaucht und mit Hilfe der Minions den Schrumpfstrahler entwendet. Gru ist sehr zufrieden, dass sein Überfall so erfolgreich war. Kaum ist der Schrumpfstrahler an Bord, geht es Richtung Heimat. Wir haben ihn! Aber plötzlich taucht ein weiteres Luftgefährt auf. Ein großer Greifarm fährt heraus, bohrt sich durch das Dach von Gru's Flieger und schnappt sich den Schrumpfstrahler. Was? Hey! Nein! Noch! Die unbekannte Flugmaschine fliegt nun direkt neben Gru's Spezialjet. Und Gru erkennt, wer ihm den Schrumpfstrahler so frech geklaut hat. Du! Das nächste Mal denk lieber noch mal nach, bevor du jemanden die Birne gefrierstrahlst. Mach's gut, Gru! Schnell! Wir dürfen ihn nicht entkommen lassen! Gru holt Vector tatsächlich ein und beschießt seine Maschine mit einem Schwall Raketen. Aber Vector kann ihnen ausweichen. Nun geht er zum Angriff über. Er benutzt den Schrumpfstrahler und beschießt Gru's Jet. Komm zu Papa! Der Jet schrumpft auf die Größe eines Modellflugzeuges zusammen. Gru und die Minions haben alle Mühe, nicht von dem Mini-Flieger herunterzufallen. Zu Hause in der Kleinstadt ist es inzwischen Abend. Und die drei Mädchen sind auf ihrem Zimmer und sagen ihr Gute-Nacht-Gebet auf. Und bitte beschütze uns. Und mach, dass wir gut schlafen. Und mach, dass uns im Schlaf nicht irgendwelche Käfer in die Ohren kriechen und in unseren Gehirnen ihre Eier ablegen. Ja, klasse. Danke für dieses Bild, Edith. Und bitte mach, dass wir bald von jemandem adoptiert werden und dass die Mami und der Daddy lieb zu uns sind. Und dass sie ein zahmes Einhorn haben. Amen. Amen. Als alle drei in ihren Betten liegen, singt Agnes noch ihr allabendliches Einschlafliedchen, was die beiden anderen allerdings vom Einschlafen abhält. Einhorn hab ich lieb, Einhorn hab ich lieb, Einhorn, Einhorn, Einhorn, die hab ich lieb. Einhorn, Einhorn, Einhorn, ich könnte einstreicheln, wenn sie wirklich echt wären. Sie sind echt, als ob ich es gekauft, um es zu streicheln. Und jetzt hat's mich lieb und ich hab es. Gro hat es geschafft, seinen geschrumpften Jet sicher nach Hause zu fliegen. Aber er ist sauer, sehr sauer und will sich so schnell wie möglich den Schrumpfstrahler zurückholen. Er versucht, in Vectors Festung einzudringen, was sich allerdings bei den Tausenden von Sicherheitsvorkehrungen nicht realisieren lässt. Er muss aufgeben. Doch dann beobachtet er zufällig, wie die drei Waisenmädchen zur Festung gehen, um dort einige Süßigkeiten zu verkaufen. Als die Mädchen klingeln, geht die Gegensprechanlage an. Cool. Hi. Wir kommen aus Miss Hattys Mädchenheim. Wir sind Waisenkinder. Mir doch egal. Verzieht euch. Ach, bitte. Wir verkaufen Kekse, um es vielleicht irgendwann mal besser zu haben. Verstehen Sie? Oh, halt, halt. Habt ihr Kokoscookies? Ja. Und dann geschieht das Unfassbare. Die Festung öffnet sich und die Mädchen gehen hinein. Als Gro das sieht, schmiedet er einen finsteren Plan. Er will die Mädchen benutzen, um an den Schrumpfstrahler zu kommen. Am frühen Nachmittag begibt sich Gro zum Mädchenhaus und spricht mit Miss Hattie über eine Adoption. Er gibt sich als Doktor aus und Miss Hattie ist von Dr. Gro äußerst angetan. Gut, Ihr beruflicher Hintergrund scheint in Ordnung zu sein. Dr. Gro. Oh, und wie ich sehe, haben Sie für mich eine längere Liste mit Ihren persönlichen Erfolgen angefertigt. Herzlichen Dank dafür. Ich lese ja so gern. Hier steht, Ihnen wurde die Ehrenmedaille verliehen und Sie wurden zum Ritter geschlagen. Sie hatten Ihre eigene Kochshow und Sie können Ihren Atem 30 Sekunden anhalten. Das ist nicht wirklich beeindruckend. Nun ja, also das Ding ist folgendes. Das Leben ist sehr traurig und eintönig, seit meine Ehefrau Debbie von uns gegangen ist. Es ist, als ob mein Herz ein Zahn wäre. Ein Zahn mit einem Loch, das nur mit Kindern gefüllt werden kann. Tut mir leid. Sie sind eine wunderschöne Frau. Sprechen Sie Spanisch? Sehe ich aus, als würde ich Spanisch sprechen können. Sie haben ein Gesicht, como un burro. Oh, nun ja, danke schön. wie dem auch sei, können wir mit dieser Adoptionssache fortfahren? Oh, das ist so aufregend. Würdest du Margot, Edith und Agnes zu mir ins Büro schicken, bitte? Als die drei Mädchen von ihrer Adoption erfahren, sind sie ganz aus dem Häuschen. Schnell packen sie alle ihre Sachen zusammen. Ich wette, dass die Mama wunderschön ist. Und dass Daddys Augen leuchten wie Sterne. Und dass ihr Haus aus Gummibärchen gebaut ist. Ich meine doch nur, das wäre toll. Och, aus meiner Raupe ist überhaupt kein Schmetterling geworden. Das ist ein Erdnussflip. Oh. Als alles gepackt ist, laufen die Kinder zu Miss Hattie. Oh, na ihr Süßen. Gro steht auf und geht den Mädchen entgegen. Als die Kinder ihn jedoch ansehen, ziehen sie ein Gesicht, das länger als die Hauptstraße vor der Tür ist. Kinder, darf ich vorstellen, das ist Mr. Gro. Er wird euch adoptieren. Und er ist auch noch Zahnarzt. Die Kleinste, Agnes, bricht dann das Schweigen und stürzt sich lachend auf Gros Hosenbein. Hi, ich bin Margot, das ist Edith und das ist Agnes. Ich halte dein Bein fest. Okay, Kleine, das reicht genug. Lass mein Bein los. Komm schon, du schaffst das. Einfach loslassen. Na? Wie geht sowas wieder ab? Gibt es da einen Befehl? Oder ein Antihaftspray? Ein Brecheisen? Oh. Okay, Kinder, gehen wir los. Das Haus von Gro ist den Kindern irgendwie unheimlich. Es ist ziemlich dunkel und sieht unfreundlich aus. So richtig wohl fühlt sich keines der Mädchen. Aber Gro gibt sich Mühe, das Vertrauen der Kinder zu gewinnen. In der Küche hat er für die Mädchen ein paar Näpfe aufgestellt für diverse Aktivitäten. Also wie ihr seht, habe ich für alles gesorgt, was ein Kind so braucht. Essen, Wasser, Pipi und Kaka. Gut. Plötzlich fällt eine Flasche vom Küchentisch. Hey! Och! Das hat jemand kaputt gemacht. Okay, okay. Klar ist, dass wir Regeln brauchen. Regel Nummer 1. Ihr berührt hier im Haus rein gar nichts. Aha. Was ist mit dem Fußboden? Ja, den Fußboden dürft ihr berühren. Was ist mit der Luft, ha? Ja, die Luft dürft ihr auch berühren. Was ist damit? Ah! Edith hat Gros Gefrierkanone in der Hand und zielt damit auf ihn. Schnell reißt er dem Kind die gefährliche Waffe aus der Hand. Wo hast du das her? Na, gefunden. Okay, Regel Nummer 2, ihr belästigt mich nicht, während ich arbeite. Regel Nummer 3, ihr werdet weder weinen, noch quengeln, noch lachen, noch kichern, noch niesen, noch rülpsen, noch furzen. Also keine störenden Geräusche. Verstanden? Ist das auch ein störendes Geräusch? Gro fährt in sein Labor hinunter. Er will sehen, wie weit Dr. Nefario mit seiner Arbeit vorangekommen ist. Es dauert nicht lange, bis auch die Kinder im Labor auftauchen. Denn den geheimen Fahrstuhl haben sie sehr schnell entdeckt. Lalalalalala, ich hab Einhörner lieb. Was habt ihr hier unten zu suchen? Ich habe gesagt, bleibt in der Küche. Und zwar langweilig. Wo sind wir hier? Darf ich das trinken? Möchtest du gern explodieren? Du! Geht wieder in die Küche! Oh, spielst du mit uns? Nein. Wieso nicht? Weil ich zu tun habe, deswegen. Und was? Okay, du hast mich erwischt. Die Zahnarztgeschichte ist mehr sowas wie ein Hobby. Denn eigentlich bin ich ein Spion. Das ist aber streng geheim und ihr dürft es auf keinen Fall jemandem verraten. Wofür ist das gut? Edith drückt auf den Schalter einer Maschine. Aus der zischt ein Lichtstrahl heraus und trifft das Stofftier von Agnes. Ihr geliebtes Einhorn löst sich in Luft auf. Hey! Ups. Mein Einhorn! Du musst es wieder heil machen. Heil machen? Hör mal, es wurde regelrecht atomisiert. Das kann man unmöglich wieder heil machen. Das macht mir eine Gänsehaut. Was soll das werden? Sie hält die Luft an, bis sie ein neues bekommt. Ach. Hör auf der Stelle auf. Es ist nur ein Spielzeug. Okay. Ich mach's heil. Tim, Mark, Phil. Gro gibt nach. Er ruft einige seiner Minions. Als die auftauchen, sind die Mädchen begeistert. Es ist sehr wichtig, ihr müsst losziehen und der Kleinen ein neues Einhornspielzeug holen. Hä? Pipoi? Badaba Pipoi? Nein. Pipoi. Ah, Pipoi! Hey, ein Spielzeug! Ratata Pipoi. Jetzt schon, und zwar Dali. Wer sind die? Das sind meine Cousins. Jerry, Stuart. Passt auf sie auf und haltet sie mir vom Leib, bitte. Die beiden Minions verfrachten die Kinder in den Fahrstuhl und fahren mit ihnen hoch ins Haus. Als Gro etwas später nachkommt, traut er seinen Augen nicht. Die Minions spielen mit den Kindern. Fröhlich gackernd bewerfen sie sich gegenseitig mit Klopapierrollen. Es war die Idee von deinen Cousins. Okay, Bettzeit. Nicht für euch. Yay! Okidoki, hiya, Betty, fein zudecken, träumt was Schönes. Nur damit sie es wissen. Sie werden nie und nimmer mein Dad. Ich glaube, damit kann ich leben. Sag mal, sind die Betten hier aus Bomben gebaut? Ja, aber sie sind sehr alt und es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie explodieren. Wälzt euch trotzdem nicht so viel herum. Cool. Kannst du noch eine gute Nachtgeschichte für uns lesen? Nein. Wir können aber nicht schlafen, wenn wir keine gute Nachtgeschichte haben. Na, wenn das so ist, dann steht euch wohl eine lange Nacht bevor, was? Also, gute Nacht, schlaft fein und lasst euch nicht von den Bettwanzen beißen. Weil es hier buchstäblich tausende von denen gibt. Und höchstwahrscheinlich versteckt sich auch irgendwas in eurem Kleiderschrank. Das war nur ein Scherz, Agnes. Nach dieser liebenswerten Beschreibung fällt es den Kindern leicht, erst sehr spät einzuschlafen. Früh am Morgen jagt Gru die Kinder aus dem Bett. Sie sollen wieder ihrer Verkaufstätigkeit nachgehen. Kinder, es geht los. Zeit, ein paar Kekse auszuliefern. Okay, aber vorher gehen wir zum Ballettunterricht. Die Sache ist die, Ballettstunde muss heute leider ausfallen. Die Sache ist die, Stunde kann aber heute leider nicht ausfallen. Wir haben bald eine große Aufführung. Wir tanzen einen Ausschnitt aus Schwansee. Ja, Schwansee. Das ist fantastisch, wirklich toll. Aber wir liefern heute Nachmittag Kekse aus. Kommt mit! Nein. Bitte? Nein? Bevor wir nicht bei der Ballettstunde waren, liefern wir keine Kekse aus. Ach. Wirklich? Aber ich fahre euch nicht zur Ballettstunde. Also wenn ihr unbedingt dorthin wollt, müsst ihr wohl den ganzen Weg komplett zu Fuß laufen. Gesagt, getan. Die Mädchen gehen los. Was soll das werden? Wir laufen zur Ballettstunde. Ja, okay, bitte. Dann lauft schön weiter, weil ich euch auf keinen Fall dorthin fahre. Ist gut. Ihr zieht damit den Zorn des Gru auf euch. Ernsthaft, ich werde jetzt bis drei zählen, hört ihr? Und wehe, ihr seid bei drei nicht im Auto. Ich fange an zu zählen. Eins, zwei. Der furchtbare Zorn des Gru besteht dann darin, dass er die Mädchen doch zum Ballettunterricht fährt und ihnen sogar dabei zusieht. Drei, vier und fünf. Nach einer Weile kommt Agnes auf ihn zu und gibt ihm eine Karte. Bitte schön. Was soll das sein? Deine Karte für die Tanzaufführung. Du kommst doch hin, oder? Natürlich, natürlich. Ich habe schon glühende Kohlen, auf denen ich sitze. Und Jana Ehrenwort? Oh ja, ich gebe dir sogar ein Häuptlingsehrenwort. Hm. Gleich nach dem Unterricht fährt Gru mit den Kindern auf Verkaufstour. Der erste Stopp, die Festung von Vector. Los geht's. Der erste Kunde auf unserer Liste ist ein Mann namens Vector. Das fängt mit V an. V. Normalerweise beginnen wir bei A. Dann geht's weiter mit B. Dann geht's... Ja, ja, ich war auch im Kindergarten. Ich weiß, wie das Alphabet geht. Oh. Ich habe mir nur überlegt, dass es vielleicht nett wäre, mit der Lieferung bei Mr. Vector anzufangen. Weiter nichts. Da Vector die drei Mädchen ja bereits kennt, lässt er sie auch sofort in seine Festung. Ah, Kinder, willkommen zurück auf der Festung der Vector-Kalt. Habt ihr meine Kekse dabei? Vier Schachteln Minimals, zweimal Toffeetaler, zweimal Karamellklumpen und 15 Schachteln Kokoscookies. So ist es. Tja, wer bestellt wo sonst noch so viele Kekse? Außer keiner. Nennt mir einen, der mehr Kekse bestellt als ich. Das macht $52. Klar. Was die Kinder und Vector nicht wissen, ist, dass Gru Mini-Spinnenroboter mit Kameras in den Keksen versteckt hat. Unbemerkt verteilen sie sich überall. Vector bezahlt die Kinder. 7, 8, 9. Warum bist du noch im Schlafanzug? Das ist nicht mein Schlafanzug. Das ist mein Trainingsanzug. Während sich Vector mit den Kindern beschäftigt, haben die Mini-Roboter den Tresorraum mit dem Schrumpfstrahler entdeckt. Der Code der Tresortür wird geknackt. Und Gru kann mit einigen Minions in den Raum eindringen. Dann flüchten sie mit dem Schrumpfstrahler durch den Lüftungsschacht von Vectors Festung unbemerkt nach draußen. Gru ist gerade in sein Mobil gestiegen, da öffnet sich das Haupttor der Festung. Vector hat immer noch nichts bemerkt und verabschiedet sich von den Mädchen. Kaum sind die Kinder ins Mobil eingestiegen, braust Gro auch schon in Richtung nach Hause. Margot wundert sich. Aber es haben noch mehr Leute Kekse bestellt. Was ist mit denen? Das Leben hält nun mal viele Enttäuschungen bereit. Nun ja, für manche jedenfalls. Plötzlich schreit Agnes. Und Gro kommt fast von der Straße. Tu das nie wieder! Super Riesenspaltland! Können wir da hin? Bitte! Nein. Aber da wollten wir schon immer hin. Mehr Spaß als da gibt's nirgends. Mir doch egal. Bitte. Bitte. Wir bitten auch nie wieder um was. Und gar nichts. Bitte. Man mag es nicht für möglich halten, aber Gru lässt sich doch tatsächlich erweichen. Im Vergnügungspark gibt es alles, was ein Kinderherz erfreut. Karussells, Naschbuden, Wasserrutschen und, und. Gru lässt sich sogar dazu überreden, in der Achterbahn mit Doppellooping zu fahren. Was er hinterher allerdings auch schwer bereut. Nun ja, seine Magensäfte sind schon immer etwas übersäuert gewesen. Als sie an einer Schießbude vorbeikommen, entdeckt Agnes ein großes Stoffeinhorn. Sie bittet Gru darum, schießen zu dürfen, damit sie es gewinnen kann. Aber Gru will es einfacher gestalten. Wie viel kostet das flauschige Einhorn? Oh, das kann man nicht kaufen. Tut mir leid. Aber Sie haben die Chance, es zu gewinnen. Sie müssen nur das kleine Raumschiff da umhauen. Kinderleicht! Gru bezahlt und lässt die Mädchen schießen. Und dann trifft Agnes tatsächlich das Raumschiff. Aber es fällt nicht um. Der Schießbudenbesitzer hat das Ding nämlich manipuliert, sodass es gar nicht umkippen kann. Gru ahnt das schon, bleibt aber noch höflich. Sekunde. Was war das? Sie hat es getroffen. Das habe ich mit eigenen Augen gesehen. Hey, Kumpel, ich werde Ihnen mal was erklären. Passen Sie auf. Sehen Sie das kleine Raumschiff aus Blech? Sehen Sie, wie eindeutig es nicht umgehauen wurde? Wissen Sie auch, was das bedeutet, Professor? Es bedeutet, dass Sie kein Einhorn kriegen. Oh, da schaut mich aber einer böse an. Buh. Viel Glück beim nächsten Mal. Okay, diesmal schieße ich. Gru holt aus der Jacke seine Waffe hervor und feuert auf das Raumschiff. Ha! Sein Schuss lässt innerhalb von 2 Sekunden die ganze Bude zusammenkrachen. Und das Blechraumschiff hat sich in seine Bestandteile aufgelöst. Und so kommt die kleine Agnes dann doch noch zu ihrem Einhorn. Umgehauen! Es ist so flaschig! Das war Wahnsinn! Du hast die ganze Bude hochgejagt! Gehen wir noch was anderes kaputt schießen! Ganz plötzlich huscht über Grus Gesicht ein leichtes Lächeln. Gut gelaunt kommen Gru und die Mädchen nach Hause. Sie werden von Dr. Nefario empfangen. Gru, wenn ich Sie mal kurz sprechen dürfte. Okay, Kinder, geht spielen. Stolz geht Gru auf Nefario zu und hält ihm eine Zuckerwatte hin. Ich habe den Schrumpfstrahler. Zuckerwatte. Wir haben 12 Tage. Dann ist der Mut in der optimalen Position. Wir können uns keine Ablenkungen leisten. Rufen wir Perkins an. Entschuldigen Sie, falls ich störe, Mr. Perkins. Ich dachte nur, Sie würden sich freuen, wenn Sie das hier sehen. Was? Ja. Am nächsten Tag per Video-Live-Schaltung führt Gru Mr. Perkins den Schrumpfstrahler vor. Einer seiner Minions ist das Testobjekt. Gru legt an und schießt. Der Minion, sowieso schon ein Zwergenwuchs, schrumpft auf die Größe eines Lippenstiftes zusammen. Gut gemacht, Gru. Äußerst beeindruckend. Also, der Rest des Plans ist ganz einfach. Ich fliege zum Mond. Ich schrumpfe den Mond. Ich schnapp mir den Mond. Als Gru das Lachen der Mädchen hört, wird er unruhig und geht lieber nachsehen. Entschuldigung, würden Sie mich einen Augenblick entschuldigen? Wie oft habe ich gesagt, Finger weg von meinen Sachen. 100 Mal, 1000 Mal. Hey, bestellen wir heute eine Pizza? Pizza? Ihr hattet gerade Mittagessen. Nicht jetzt, zum Abendessen. Abendessen? Also bitte, bitte, bitte. Egal, jetzt geht er wieder rein. Oh, die mit gefülltem Rand? Oh, gefüllter Rand. Gut, jetzt hattet ihr aber den Rand. Du bist lustig. So, und jetzt bleibt gefälligst drin. Ah, okay. Entschuldigung, tut mir leid. Wo waren wir? Sie wird nicht übermäßig konzentriert, Gru. Glauben Sie mir, ich bin absolut konzentriert. Plötzlich stürmen die Kinder in Grus Arbeitszimmer und sehen Mr. Perkins auf dem Bildschirm. Hallo! Ah. Wow, der ist ja riesig. Sind was ist das? Fernsehen? Sind das Kinder? Was macht ihr hier? Ich hab doch gesagt, ihr sollt da drin bleiben. Perkins ist von dem, was er da sieht, gar nicht angetan. Im Gegenteil. Er selbst kann Kinder nicht leiden und ihm fehlt das Verständnis dafür, dass Gru sich mit solchen minder bemittelten Kreaturen beschäftigt. Und das sogar noch liebevoll. Also, wie ich gerade sagte... Sie brauchen nicht fortzufahren. Was ich gesehen habe, genügt mir. Aber mein Plan... Ist ein toller Plan. An Ihrem Plan gefällt mir einfach alles. Mich stört nur eines. Sie. Ich verstehe nicht ganz. Stellen wir uns den Tatsachen, Gru. Sie machen das jetzt schon viel zu lange und sind viel zu wenig erfolgreich. Wir werden unsere Hoffnungen und Geldmittel in Nunya einen jüngeren Schurken investieren. Aber es ist vorbei. Leben Sie wohl. Einige Zeit später geht Gru ins Laboratorium und spricht zu seinen Minions. Also, es ist so. Ich weiß, dass gewisse Gerüchte im Umlauf sind, dass die Bank uns den Geldhahn abgedreht hat. Ich bin hier, um das ein für alle Mal klarzustellen. Diese Gerüchte stimmen. Was das Geld betrifft, wir haben keins. Also, wie kommen wir nun zum Mond? Die Antwort ist klar. Gar nicht. Wir sind geliefert. Es scheint mir für alle ein guter Zeitpunkt zu sein, sich auf dem Arbeitsmarkt umzusehen. Ich weiß, ich habe meinen Lebenslauf auf Vordermann gebracht. Tja, und das Gleiche würde ich euch allen auch raten. Was ist denn? Seht ihr nicht, dass ich dabei bin, mein Team aufzumuntern? Agnes steht vor Gru, sieht ihn mit ihren großen Augen an und gibt ihm ihr Sparschwein. Tief in Gru entwickelt sich ein Gefühl, das er schon fast vergessen hatte. Zuneigung. Als die Minions das sehen, legen sie alle zusammen und überreichen Gru einen Haufen Geld. Hier. Ja, wir bauen unsere eigene Rakete. Dazu nehmen wir das hier und was wir sonst noch so zusammenkriegen. Schnappt euch alles, stürmt die Schrottplätze, zerlegt Autos. Wer braucht schon die Bahn? Auf geht's. Es werden Sonderschichten gefahren und alles zusammengetragen, was irgendwie verwendbar ist. Fast rund um die Uhr wird nur gearbeitet. Und ganz nebenbei muss sich Gru auch noch als Hausmann beweisen. Essen kochen, die Wäsche der Kinder waschen und. Als dann auch noch unverhofft seine Mutter auftaucht, ist er eigentlich mit der Situation überfordert. Grus Mom schließt die Kleinen gleich in ihr Herz und zeigt ihnen Kinderfotos von ihrem Sohn. Gru ist peinlich berührt. Und hier ist er ganz frisch gebadet. Ach, seht euch nur seinen kleinen Po an. Mom, sehr uncool. Und hier ist er richtig fein gemacht in seinem Sonntagsanzug. Er sieht aus wie ein Mädchen. Ja, genau. Ein hässliches Mädchen, oder? Die Tage vergehen. Und während im unterirdischen Laboratorium auf Hochtouren gearbeitet wird, scheint sich Gru immer mehr zu verändern. Natürlich ist ihm der Bau der Rakete wichtig, aber fast noch wichtiger sind ihm die drei Kinder geworden. Eines Morgens lässt Mr. Perkins seinen Sohn zu sich in die Bank rufen. Es ist Vector. Mr. Perkins, Ihr Sohn ist da. Schicken Sie ihn zu mir rein. Tag, Dad. Du wolltest mich sehen? Ja, wollte ich, Victor. Ich bin nicht mehr Victor. Victor war mein Strebername. Jetzt bin ich Vector. Setz dich! Hast du eine Ahnung, wo der Schrumpfstrahler ist? Bei mir im Haus. So ist das, verstehe. Bei dir im Haus. Oh, das ist toll. Dann muss Gru wohl einen haben, der ganz genauso aussieht! Perkins zeigt seinem Sohn eine Aufnahme einer Sicherheitskamera, die ihn und die drei Mädchen zeigt. Und ganz im Hintergrund ist Gru zu erkennen. Was? Diese Mädchen haben mir Kekse geliefert. Hast du eine Ahnung, wie lukrativ dieser Mondkuh sein könnte? Da gebe ich dir die Chance deines Lebens und du vermasselst es. Nein, tue ich gar nicht. Ach, tust du nicht. Warte nur, bis Gru meine neueste Waffe sieht. Krakenknarre. Oh ja. Keine Sorge. Der Mond gehört schon so gut wie uns. Gru hat ganz andere Sorgen. Er muss die Kinder ins Bett kriegen. Komm schon, es ist Bettzeit. Hast du die Zähne geputzt? Hauch mich mal an. Hauch mich mal an. Hast du gar nicht. Sieh deine Schlafanzüge an. Halt still. Okay, ganz im Ernst. Ganz im Ernst. Es ist Zeit fürs Heuer, Betty. Und zwar jetzt. Ich mach keine Scherze. Ich mein's ernst. Wir sind aber nicht müde. Nee, ich bin müde. Liest du diesmal eine Geschichte für uns? Nein. Bitte, bitte. Die bloße physische Existenz des Bitte ändert überhaupt nichts. Die Antwort lautet nein. Also legt euch schlafen. Aber wir können nicht, wir sind voll aufgedreht. Und wenn keine Geschichte gelesen wird, dann stehen wir immer wieder auf und nerven sie. Die ganze Nacht. Oh, bitte. Ist ja gut. Oh, ist ja gut. Müde Kätzchen. Was, müde Kätzchen? Was ist das? Fingerpuppen. Damit spielst du, wenn du die Geschichte vorliest. Okay, na gut, dann bringen wir es hinter uns. Drei kleine Kätzchen, sie spielten voll Wonne und hatten den ganzen Tag Spaß in der Sonne. Dann kam ihre Mutter und sagte, seid brav, Kätzchen wie ihr brauchen jetzt ihren Schlaf. Junge, das ist echt Müll. Auf sowas steht ihr? Lies weiter. Oh. Komm schon. Okay, okay, okay, okay. Drei kleine Kätzchen weinten bitterlich. Mami, müde sind wir noch lange nicht. Darauf lächelte die Mutter und schnurrte dabei. Dann bürstet euch wenigstens das Fell, ihr drei. Jetzt musst du das Fell bürsten. Das soll Literatur sein? Ein Zweijähriger könnte sich sowas ausdenken. Na gut. Drei kleine Kätzchen mit gebürstetem Fell sagten, wir können noch nicht schlafen, das geht uns zu schnell. Da sprach die Mutter zu den süßen Kinderlein, eure Milch müsst ihr trinken, dann schlaft ihr bald ein. Jetzt musst du machen, dass sie die Milch trinken. Ach, ein grauenhaftes Buch. Geht das noch ewig so weiter? Drei kleine Kätzchen, der Milchkrug war leer, rieben sich die Äuglein und gähnten sehr. Wir können nicht schlafen, das klappt sicher nie. Da sang die Mutter ein Schlaflied für sie. Schließt die Äuglein, Kätzchen, gute Nacht. Schlafet in Frieden, bis ihr wieder erwacht. Auch wenn ihr im Reich der Träume nicht bei mir seid, eure Mami liebt euch bis ans Ende der Zeit. Und Schluss. Okay, gute Nacht. Warte! Was? Was ist mit unseren Gute-Nacht-Küssen? Nein, nein, nein. Es gibt weder Küsse noch Umarmung. Noch Küsse. Er gibt uns keinen Gute-Nacht-Kuss, Agnes. Ich mag ihn. Er ist nett. Aber auch gruselig. Wie der Nikolaus. Auf dem Flur kommt Gru Dr. Nefario entgegen. In 48 Stunden wird gezündet und alle Systeme sind auf Go. Apropos. Ich habe mir überlegt, ob wir mit dem Kuh vielleicht noch ein paar Tage warten. Aber das hat doch hoffentlich nicht etwa mit dieser blöden Ballettaufführung der Mädchen zu tun, oder? Nein, nein, die Aufführung? Nein, wo denken Sie hin, Ivo? Das ist doch albern. Ich finde nur, dass es irgendwie seltsam ist, den Kuh an einem Samstag anzusetzen. Ich muss sagen, für mich ist er eher so eine Dienstagssache, nicht? Kuh! Sie und ich, wir tüfteln daran schon seit Jahren. Der Raub ist das, wovon wir immer geträumt haben. Sie könnten es schaffen, in die Geschichte einzugehen. Als der Mann, der den Mond gestohlen hat. Aber diese Kinder entwickeln sich zu einer gewaltigen Ablenkung. Werden Sie sie los. Hören Sie, Gru, wenn Sie nicht auf der Stelle handeln, dann mache ich es. Ja, ich verstehe. Gut. So Unrecht hat Dr. Nefario auch nicht. Denn schon am nächsten Morgen spielt Gru mal wieder mit den Kindern und lässt die Arbeit Arbeit sein. Also, passt auf. Wenn wir mit den Tassen anstoßen, machen wir das Kling-Geräusch mit dem Mund. Bereit, Edith? Kling, genauso. Und jetzt trinken wir. Und Agnes? Kling, sehr gut. Es klingelt an der Haustür. Entschuldigt mich, Kinder. Oh, komm schon. Keine Sorge, ich komme gleich wieder. Schön weiter Kling machen. Oh, Miss Hattie, was führt Sie denn hierher? Ich komme wegen der Mädchen. Man hat mich angerufen, dass Sie sie zurückgeben möchten. Oh. Und darüber hinaus habe ich mir ein Spanisch-Wörterbuch zugelegt. Mir gefällt nicht, was Sie gesagt haben. Aber ich... Dr. Nefario hat Miss Hattie angerufen, um die Kinder abzuholen. Gru sieht ihn mit großen Augen an. Nefario nickt ihm zu und Gru willigt ein. Oh, ich werde die Mädchen holen gehen. Nachdem Gru mit den Mädchen gesprochen hat, bringt er die Kinder schweren Herzens zum Auto von Miss Hattie. Er fühlt sich schlecht dabei. Sehr, sehr schlecht. Sie darf uns nicht mitnehmen, Mr. Crew. Sag ihr, du willst uns behalten. In Ordnung, Kinder, fahren wir los. Leben Sie wohl, Mr. Crew. Und vielen Dank für alles. Die Mädchen steigen in das Auto und Miss Hattie fährt los. Crew sieht ihnen noch eine Weile hinterher und geht dann mit gesenktem Kopf ins Haus. Ich habe es zu Ihrem eigenen Wohl getan. Kommen Sie! Los, holen wir uns diesen Mond! Gru arbeitet die Zeit darauf wie ein Verrückter. Im Haus ist Ruhe eingekehrt. Kein Kindergeschrei, kein Kinderlachen, keine großen Mädchenaugen, die Gru liebevoll ansehen. Selbst den Minions fehlen die Mädchen, mit denen sie doch so viel Spaß hatten. Als die Rakete fertig und startbereit ist, steigt Gru in den Raumanzug und fährt mit seinem Fahrstuhl zur Kapsel hoch. Währenddessen steckt ihm einer der Minions heimlich eine Eintrittskarte für das Ballett in die Hosentasche. Gru steigt in die Kapsel und wartet auf den Start. Öffne Startkammerschleuse, aktiviere Startsequenz und wir heben ab. In T-minus 10 Sekunden. 10, 9, 8, 7, 6. Der Start verläuft einwandfrei. Und die Rakete schiebt sich langsam in die Höhe. Niemand bemerkt, dass Vector in der Nähe ist und sich mit seiner Krakenknarre an die Rakete schießt. Gru hat einen Mitreisenden bekommen. Allerdings nur für kurze Zeit. Denn Vectors Krake kann sich nicht lange an dem glatten Material festsaugen und rutscht ab. Er reißt den Nachwuchsschurken mit auf die Erde zu. Dann endlich ist es soweit. Gru hat den Mond erreicht. Er verlässt die Rakete und beschießt den Mond mit dem Schrumpfstrahl. Es funktioniert tatsächlich. Der Mond beginnt zu schrumpfen. Als er so klein wie ein Tennisball ist, greift Gru in sich. Ich hab ihn! Ich hab den Mond! Ich hab den Mond! In diesem Moment rutscht ihm die Eintrittskarte aus seiner Hosentasche. Langsam schwebt sie direkt an seiner Nase vorbei. Er schnappt sie sich und schaut auf die Uhr. Das schaffe ich noch. Es ist noch möglich, rechtzeitig zur Vorstellung zu kommen. Schnell steigt er in die Rakete, startet sie und düst mit ungeheurer Geschwindigkeit zur Erde zurück. Die Mädchen machen sich unterdessen für ihren Auftritt bereit. Immer wieder guckt Agnes ins Publikum, denn sie ist sich sicher, dass Gro kommen wird. Er ist noch nicht da. Warum sollte er auch kommen? Er hat uns weggegeben. Aber ich habe sein Häuptlingsehrenwort. Kinder! Kinder! Positionen! Nein, wir können nicht anfangen. Wir warten nämlich noch auf jemanden. Haben wir nicht vielleicht noch ein paar Minuten? Na schön, aber nur ein paar Minuten. Er kommt nicht, Mädels. Und so bleibt es auch. Die Vorstellung muss ohne ihn anfangen. Gru landet später, als er denkt, und er versucht wenigstens noch den Schluss des Balletts mitzuerleben. Tut mir leid, Kumpel. Die Show ist vorbei. Vorbei? Das alles verkraftet Gru. Aber als Vector die Mädchen entführt, um so an den Schrumpfstrahler zu kommen, rastet Gru aus. Er macht sich auf den Weg zu Vectors Festung, um die Kinder da rauszuholen. Vector, mach auf! Zuerst gib mir den Mond, dann reden wir weiter. Gru befolgt die Anweisung, denn Vector ist unberechenbar. Er hat keine Hemmungen, den Mädchen etwas anzutun. Und das weiß Gru. Klappe, halbe Portion. Jetzt, die Kinder. Ehrlich gesagt, glaube ich, dass ich die Göhren noch ein bisschen hier behalten werde. Nein! Oh ja! Unberechenbar! Jetzt hör gut zu, du kleine Ratte. Wenn ich dich kriege, dann wirst du erfahren, was Schmerzen sind. Oh, ich habe echt tierische Angst. Der macht dich richtig platt. Vector schleppt die Mädchen in sein Luftgefährt und fliegt mit ihnen davon. Genau in diesem Moment erscheint Dr. Nefario mit dem Spezialjet. Gemeinsam nehmen sie die Verfolgung auf. Allerdings hat Dr. Nefario auch schlechte Nachrichten. Vector hat die Kinder. Los! Augenblick, das Schiff, es ist wieder groß. Nicht so groß, wie der Mond gleich sein wird. Was? Je größer die Masse eines Objekts, desto schneller hört die Wirkung des Schrumpfstrahlers wieder auf. Das sogenannte Nefario-Prinzip. Um ehrlich zu sein, habe ich es gerade entdeckt. Oh nein. Gru ist entsetzt, was bei einem Superschurken eigentlich eher selten vorkommt. Aber er weiß, dass der Mond demnächst das Luftgefährt von Vector auseinanderreißen wird. Er lässt Nefario aufholen und dockt an Vectors Luftgefährt an. Der Mond wächst unaufhörlich und hat bereits die Mädchen auf die Tragfläche gedrängt. Zwischen den Fliegern klafft noch eine große Lücke, aber dichter kann Nefario nicht heran. Okay, Kinder, Kinder, ihr müsst zu mir runterspringen. Runterspringen? Hast du sie noch alle? Keine Sorge, ich fange euch auf. Sie haben uns ins Heim zurückgeschickt. Ich weiß, und das ist der größte Fehler, den ich je gemacht habe. Aber ihr müsst jetzt springen. Okay, los! Springt jetzt! Edith und Agnes springen. Und Gro fängt sie auf. Als auch Margot springen will, wird sie von Vector festgehalten. Oh. Nicht so eilig! Nein! Lassen Sie mich los! Margot! Aber plötzlich rutscht Vector aus, lässt Margot los. Margot fällt von der Tragfläche auf das Andockseil von Gru's Jet. Nur mit Mühe kann sie sich halten. Sofort hangelt sich Gru zu ihr hinüber und hält sie fest. Bevor Vector noch irgendetwas unternehmen kann, sprengt der Mond seinen Flieger und steigt mit dem jungen Superschurken ins All hinauf. Das Letzte, was man von Vector hört, ist ein... Ach, Manno. Die Minions helfen Gru und Margot wieder unbeschadet in den Jet zu kommen. Und dann geht's ab nach Hause. Noch am gleichen Tag berichten die Medien von dem spektakulären Ereignis. Und loben den Mann, der den Mond gerettet hat, in den höchsten Tönen. Dieses Mal hat das Gute gesiegt. Der Mond wurde an seinen rechtmäßigen Platz am Himmel zurückgestellt. Und aufs Neue stehen die Behörden vor einem Rätsel. Und jedermann fragt sich, wer ist dieser mysteriöse Held? Und was tut er wohl als Nächstes? Er bringt die Kinder ins Bett. Eine Beschäftigung, an der der Superschurke allmählich großen Gefallen findet. Okay, Kinder, es wird Zeit fürs Bett. Ach komm, wir wollen noch eine Geschichte. Drei müde Kätzchen! Oh nein, dieses Buch wurde leider aus Versehen böswillig vernichtet. Heute Abend lesen wir stattdessen ein neues Buch. Und das trägt den Titel »Ein großes Einhorn«. Von wer ist der Autor? Oh, das bin ich. Ich bin das. Oh, es ist ein Puppenspielbuch. Jetzt seht her. Gru steckt einen Finger durch ein Loch im Buchdeckel. Das ist das Horn. Oh, das wird das beste Buch der Welt. Ja, Kinder, ich weiß, Eigenlob stinkt. Aber ja, das wird es vermutlich wirklich. Also, es geht los. Ein großes Einhorn, stark und frei, glaubte, dass es überglücklich sei. Dann kamen drei kleine Kätzchen daher. Und schon lief's in seinem Leben kreuz und quer. Hey, das sieht aus wie ich. Nein, ich weiß gar nicht, was du meinst. Das sind Kätzchen. Jede Ähnlichkeit mit toten oder lebenden Personen wäre rein zufällig. Sie brachten es zum Lachen. Hoho! Sie brachten es zum Weinen. Nie hätte sich trennen dürfen von den Kleinen. Doch jetzt gibt es nie wieder Trennungsschmerz. Denn den drei kleinen Kätzchen gehört nun sein Herz. Ende. Okay, das war's. Gute Nacht. Gru gibt jeder einen Gute-Nacht-Kuss. Als er Margot auf die Stirn küsst, umarmt sie ihn plötzlich und hält ihn ganz fest. Ich hab dich lieb. Ich hab dich auch lieb. Leise schließt Gru die Tür zum Kinderzimmer. Draußen auf dem Flur aber erwartet ihn eine Überraschung. Seine Minions stehen vor der Tür und wollen auch einen Gute-Nacht-Kuss. Nein, nein! Ach, na schön. Und so bekommen die ungefähr 100 Minions einen Gute-Nacht-Kuss von ihrem Chef. Jeder einzelne. Zu Ehren von Großmutter, die am nächsten Tag zu Besuch kommt, führen die Mädchen ein Ballett vor. Sie sind wirklich gut. Ach, ich bin so stolz auf dich, Junge. Du machst dich unheimlich toll als Vater. So wie ich mich als Mutter. Vielleicht sogar noch besser. Und so wird aus einem hartherzigen Superschurken ein liebenswerter Vater. Wer hätte das gedacht? Gru wohl am allerwenigsten. Tja, manchmal werden eben doch Märchen wahr. Mami, müde sind wir noch lange nicht. Darauf lächelte die Mutter und schnurrte dabei. Dann bürstet euch wenigstens das Fell, ihr drei. Jetzt musst du das Fell bürsten. Das soll Literatur sein? Ein Zweijähriger könnte sich sowas ausdenken. Na gut. Drei kleine Kätzchen mit gebürstetem Fell sagten, wir können noch nicht schlafen, das geht uns zu schnell. Da sprach die Mutter zu den süßen Kinderlein, eure Milch müsst ihr trinken, dann schlaft ihr bald ein. Jetzt musst du machen, dass sie die Milch trinken. Ach, ein grauenhaftes Buch. Geht das noch ewig so weiter? Drei kleine Kätzchen, der Milchkrug war leer, rieben sich die Äuglein und gähnten sehr. Wir können nicht schlafen, das klappt sicher nie. Da sang die Mutter ein Schlaflied für sie. Schließt die Äuglein, Kätzchen, gute Nacht. Schlafet in Frieden, bis ihr wieder erwacht. Auch wenn ihr im Reich der Träume nicht bei mir seid, eure Mami liebt euch bis ans Ende der Zeit. Und Schluss. Okay, gute Nacht. Warte! Was? Was ist mit unseren Gute-Nacht-Küssen? Nein, nein, nein. Es gibt weder Küsse noch Umarmung. Noch Küsse. Die Mini-Version aus Las Vegas. Und nicht zu vergessen, der Eiffelturm! Auch Las Vegas. Okay, ich wollte euch ursprünglich noch nichts davon verraten, aber